Kapitel 3 Korrespondenz und Telefondienst. Telefonische Zimmerreservierungen beantworten. Übung 1b. Hören Sie und vergleichen Sie mit Ihrem Dialog. Hotel Galini, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Grill. Sprechen Sie Deutsch? Ja, ein wenig. Sie wünschen bitte? Ich möchte eine Ferienwohnung reservieren. Einen Moment. Wann genau bitte? Über Pfingsten, für 2 Wochen. Moment bitte. Ah ja, wir haben noch etwas frei. Wie viel kostet die Ferienwohnung? Sie kostet 80 Euro pro Tag. Das ist aber teuer. Es tut mir leid, wir haben nur diese Ferienwohnung. Sie ist aber sehr schön, mit Aussicht aufs Meer. Gut, ich nehme sie. Bitte reservieren Sie. Übung 1c. Hören Sie den Dialog noch einmal. Was ist richtig und was ist falsch? Kreuzen Sie an. Hotel Galini, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Grill. Sprechen Sie Deutsch? Ja, ein wenig. Sie wünschen bitte? Ich möchte eine Ferienwohnung reservieren. Einen Moment. Wann genau bitte? Über Pfingsten, für 2 Wochen. Moment bitte. Ah ja, wir haben noch etwas frei. Wie viel kostet die Ferienwohnung? Sie kostet 80 Euro pro Tag. Das ist aber teuer. Es tut mir leid, wir haben nur diese Ferienwohnung. Sie ist aber sehr schön, mit Aussicht aufs Meer. Gut, ich nehme sie. Bitte reservieren Sie.